Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier bei wrestling-infos.de. Wir sind nach dem 16 Karat Gold im Jahr 2025, aber unsere Interviews gehen trotzdem weiter. Und heute habe ich mir hier dazu geholt den Hauptherausforderer auf die WXW Unified World Wrestling Championship, Ilja Bloom. Herzlich willkommen und danke fürs Reinschauen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass das geklappt hat mit dir. Das Karat war ja jetzt nicht unbedingt das Turnier, wo du teilgenommen hast, beziehungsweise du standst gar nicht in der Startaufstellung, doch du hättest eigentlich einen sehr prominenten Platz haben sollen, nämlich das World Title Match gegen Peter Tihani. Das ist leider ausgefallen aufgrund der Verletzung Tihanis. Wie war da deine erste Reaktion, als du das mitbekommen hast, als du erfahren hast, das Match wird nicht stattfinden? Ja, so wie man sich das denken kann, ne? Ich glaube, der Main Event von 16 Karat oder das große Match ist natürlich auch eine große Herausforderung irgendwie. Aber natürlich auch trotzdem irgendwie ein Lob an einen selbst, dass man das Vertrauen kriegt, da eingesetzt zu werden. Das dann, ich glaube, das ist natürlich schade. Ich glaube, ich habe mich aber relativ früh versucht, mit dem Gedanken anzufreunden, dass das jetzt auch nicht groß hilft, da irgendwie hinterher zu weinen oder zu sagen, ach, hätte das mal geklappt, sondern ich war ja in der glücklichen Situation, dass ich dann auch noch einen Plan B bekommen konnte für das Karat, mit dem ich auch sehr zufrieden war und sollte vielleicht dieses Jahr einfach nicht sein und vielleicht klappt es ja dann nochmal irgendwann später. Naja, mit dem Main Event von Karat, das kann bestimmt irgendwann mal klappen, aber das Titelmatch ist ja nicht verschwunden, das wird ja trotzdem stattfinden. Nicht gegen Peter Tihani, allerdings gegen One Cold Man, das ist den Sieger des Turniers. Das ist tatsächlich auch schon angekündigt inzwischen. Am 5. April trefft ihr beide in Frankfurt in der Butch Cup aufeinander und es geht um die derzeit nicht vergebene WXW Unified World Wrestling Championship, nicht Tag Team Championship. Wie stehst du zu deinem Gegner? Bist du da motiviert? Bist du da, hast du da doch so ein bisschen, ja, bist du ein bisschen, ich sag mal, eingeschüchtert, ist vielleicht das falsche Wort, aber ist ja schon ein Mann mit einer beeindruckenden Statur und vielen beeindruckenden Leistungen in der letzten Vergangenheit. Genau, das stimmt, aber wir beide sind ja schon aufeinander getroffen und da hat es ja für mich schon mal geklappt. Das heißt, der Respekt ist natürlich da, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall eine machbare Aufgabe ist. Und die Motivation ist natürlich auch da. Ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass es mir dann nie groß um den Titel ging, sondern dass es mir eher darum geht, Peter zu zeigen, dass man das Gleiche erreichen kann, auch ohne sich selbst und seine Werte und andere dabei verraten zu müssen. Das heißt, genau, Hauptmotivation ist da weniger der Titel, sondern die ganze Situation rund um Peter. Ja, du hast es schon gesagt, letzten Monat bei Dead End, da hast du Mann das tatsächlich schon besiegen können und planst natürlich die Wiederholung hier zu schaffen. Und dieses Mal dann auch mit dem Titel davon gehen zu können. Ja, vielleicht nochmal kurz zum Karat. Auch wenn du größtenteils beim Turnier ein bisschen zuschauen musstest, war das ja trotzdem ein Match, beziehungsweise zwei sogar. Darunter auch dieses große Six-Man-Tag-Team-Match an der Seite von Planet Gojira gegen Daisuke Sekimoto und die Astronauts. Was war das für ein Gefühl, ja, mit Sekimoto, einer Legende, und den Astronauts, auch zwei unfassbar talentierten Wrestlern, im Ring zu stehen, an der Seite auch noch von Robert Dreisker und Mark Empire? Ja, genau, also unmittelbar nach dem Match bin ich rausgegangen, habe gedacht, dass das, glaube ich, nicht mal nicht absolut nicht zu den besten Matches dazu zählen würde, die ich je gewrestelt habe, aber ich glaube, das Match, was mir bisher am meisten Spaß gemacht hat. Und da würde ich jetzt knapp eine Woche später auch immer noch zu stehen, glaube ich. Ich glaube hauptsächlich einfach aufgrund der Leute, die da drin involviert waren, das gerade schon angesprochen. Mit den Astronauts habe ich schon mal zusammen, lustigerweise mit Peter, im Inner Circle gewrestelt. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und Daisuke, du hast gerade gesagt, Legende. Ich war ja selber vorher lange WXW-Fan. 2010 war mein, mit Karat 2010 war mein erstes Event und um die Zeit war halt Daisuke auch einer der Top-Names. Also unter anderem war er auch bei diesem 16 Karat 2010 dabei. Und ich würde sagen, dass bis heute Walter gegen Daisuke das beste Match ist, was ich je live gesehen habe. Und dann selber gegen Dice wresteln zu dürfen. Auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Traum, der da in Erfüllung gegangen ist. Und es war so gut, wie ich mir das vorher gewünscht hatte. Also durch die Ankündigung wusste ich ja, dass das ganz potenziell irgendwie möglich sein könnte. Dass dann tatsächlich passiert, war eine sehr, sehr coole Sache für mich und es hat einfach nur Spaß gemacht. War das so ein bisschen das Highlight für dich am Karat-Wochenende oder würdest du da noch was anderes mit aufzählen? Ich würde sagen, für mein sehr privates Ich und mein 13-jähriges Ich auf jeden Fall. Ich glaube, rein wrestlerisch mag das Match gegen Cara Noir vielleicht etwas höher gelegen haben. Auch jemand, auch ein Match, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ein Gegner, auf den ich mich sehr gefreut habe. Ich glaube auch, dass die beiden Charaktere, Cara Noir und Ilia Bloom, ganz interessant zusammenwirken könnten. Und das war auch so die erste Resonanz, die ich nach dem Match bekommen habe. Und das dann natürlich auf der Bühne von Karat nochmal immer eine größere Sache. Donnerstag bei Inner Circle durfte ich auch nochmal gegen Danny Jones wresteln. Wir hatten in Ungarn schon mal ein Tag Team Match gegeneinander gewrestelt. Und da gibt es auch so ein bisschen Background, weil ich vor 2 Jahren im Ungarn Wrestling Seminar war, da war einer der Trainer und ich war Ende letzten Jahres bei der New Wave Academy, die er unter anderem mitleitet, konnte da noch ein bisschen von ihm lernen, mit ihm Erfahrungen sammeln und jetzt nochmal ein Singles Match gegen ihn zu haben, war auf jeden Fall auch ein Highlight für mich. Also auch wenn das große Titelmatch nicht stattgefunden hat, war 16 Karat oder 16 Karat Wochenende doch Highlights für mich. Das klingt wirklich so, als würden sich da, als sich dann nach dem letzten Jahr, als du deine erste Karat-Teilnahme hattest, der erste Kindheitstraum dieses Jahr mit dem Match gegen Sekimoto, der zweite Kindheitstraum. Was kommt da nächstes Jahr? Tja, dann vielleicht der Main Event. Dann vielleicht der Main Event. Das klingt auf jeden Fall sehr motiviert. Der World Title steht ja kurz bevor und Das wissen wir nicht. Das Titelmatch zumindest. das Titelmatch, genau, ja. Genau, das meine ich ja. Ja, wir hatten letztes Jahr auch schon das Interview, wir beide zusammen, kurz vor dem Karat. Jetzt sind wir kurz nach dem Karat. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass in der Zwischenzeit sich einiges bei dir, weiß ich nicht, aber an dir auf jeden Fall verändert hat. Mein Eindruck ist, es wirkt deutlich dunkler, deutlich ernster. Und du sagtest ja auch gerade schon, du hast dein persönliches Ziel gemacht, Peter Tihani, in die Schranken zu weisen. Ist das die Motivation gewesen für deine Veränderung oder gibt es noch mehr hinter? Nee, durchaus. Also es gab ja schon die erste Situation mit Anil damals. Und ich glaube, dass die ganze Situation dann nochmal mit Peter Elia Blum so gebrochen hat, dass er jetzt an dem Punkt ist, wo er ist und eben mit dieser Charakterveränderung in eher eine düstere Richtung. Das hängt schon sehr stark zusammen, auf jeden Fall. Das ist schon der Auslöser gewesen. Was bei uns im Team auch für sehr viele Fragezeichen gesorgt hat. Vielleicht kriegen wir es jetzt endlich mal geklärt. Bei deinem Entrance und auch auf den Turnbuckles, wenn du dort stehst, machst du immer ein besonderes Zeichen mit zwei Fingern, dass du dir an den Hals hältst. Magst du es vielleicht einmal kurz Genau. demonstrieren und erklären, was dahinter steckt? Genau, also das ist diese Geste. Ich glaube, ich wurde an dem Karat-Wochenende keine Frage so häufig gefragt wie diese. Ich glaube, ich möchte das ein bisschen zur Interpretation offen lassen. Ich glaube, der Interpretationsspielraum ist nicht allzu groß. Aber ich glaube, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das diese eine Sache zu 100% bedeutet, als andere irgendwie falsch wäre. Also eine sehr, sehr offene Antwort, sagen wir es mal so. Abgesehen von deinem Gimmick, von dieser, wie gesagt, eher dunklen Wendung, die du genommen hast, was ist sonst so die größte Veränderung, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Sowohl in-ring-technisch, vielleicht auch, falls du darüber sprechen magst, privat, im Ring, vielleicht irgendwelche großen Veränderungen an deinem, an der Mindset, sag ich mal, wie du in die Matches gehst. Ich glaube, dass ich im Laufe des letzten Jahres größere Aufgaben bekommen habe. im Wrestling und hoffentlich mit diesen mitgehen konnte und diesen wachsen konnte. Also ich glaube, wenn man sich Matches, Matchpositionen, Matchzeiten und Gegner anguckt, glaube ich, dass es da schon eine Veränderung gab im Laufe der letzten Jahre, gerade so das letzte halbe Jahr, würde ich sagen. Ich glaube, dass meine Wrestling-Karriere oder die 3 Jahre, in denen ich wrestle, ist immer schwierig von Karriere zu reden, sehr davon geprägt ist, dass ich glaube, ich häufig so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und dann aber vielleicht auch trotzdem dann das zeigen musste, was erwartet wird. Und ich hoffe, dass es bisher ganz gut geklappt hat. Und ich würde das auch sagen, dass das so im letzten halben, dreiviertel Jahr passiert ist. Du sagtest gerade Stichwort zur rechten Zeit am rechten Ort. Letztes Jahr hatten wir ein ähnliches Thema in die Richtung. Da haben wir darüber gesprochen, ob du dir vielleicht eine Exkursion woanders hin vorstellen kannst, in die USA, nach Japan, Mexiko, um da zum Beispiel auch in Japan gegen einige talentierte Wrestler, die man auch regelmäßig bei der WXW sieht, längerfristig zu wresteln und mit denen auch zu trainieren. Hat sich da seit dem letzten Mal irgendwas dran verändert in deiner Einstellung? Damals war der Plan noch nicht so, du hast noch nicht groß drüber nachgedacht. Wie Genau, sieht es da also ich anders glaube, aus? wenn, genau, ich glaube, wenn, dann wäre es auf jeden Fall Japan. Ich würde sagen, aus 2 Gründen. Ich glaube, einmal dadurch, dass die Connection zu WXW ja auch gerade wieder sehr gut ist, habe ich das Gefühl. Also, wenn man es an Leuten wie Egle oder Mike oder es zum Beispiel auch Jacob sieht, ist die Connection ja da. Das ist, glaube ich, vielleicht noch mal einfacher möglich, als das vielleicht vor 1 oder 2 Jahren noch wäre. Ich habe unter anderem eben auch am Wochenende wieder gemerkt, dass mir der japanische Stil auch sehr gefällt. Und ich mich da auch, glaube ich, sehr wohl fühlen würde. Das heißt, wenn, würde es nach Japan gehen. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie das zeitlich am besten hinhaut. WXW hat auch wieder gut Termine dieses Jahr und für WXW ist und wird halt immer Priorität für mich sein. Und da müsste man nochmal so ein bisschen genauer gucken, wo man das am besten einbaut. Aber ich würde sagen, die Pläne stehen noch nicht, aber sie sind konkreter geworden, als sie das noch vor einem Jahr waren. Es freut mich zu hören, tatsächlich. Das war ja letztes Jahr so ein bisschen mehr in die Richtung, es ist nicht geplant, mal schauen. Jetzt ist es ja wirklich schon so, es wurde drüber gesprochen zumindest. Genau, ja. Das freut mich. Ja, was wir auch haben, ganz neu beim Karat-Wochenende, haben wir das WXW-Sticker-Album auf den Markt gebracht. Dein Sticker habe ich tatsächlich schon gesammelt, der ist schon drin. Ja, sehr gut. Genau, und da gibt es auch ein sehr schönes zweites Bild, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Ich glaube, die Situation hat dir allerdings nicht so gut gefallen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal kurz zu sprechen, die Szene mit Tihani und dir bei dem Shortcut to the Top war es. Du hast jetzt das Titelmatch, das steht jetzt kurz bevor. Allerdings, wie gesagt, nicht gegen Peter Tihani, sondern gegen One Cold Manders. Ist das für dich das große Ziel, diesen Titel zu gewinnen? Oder möchtest du danach weiter in Richtung Peter Tihani und dich an ihm rächen? Genau, also ich habe es ja schon mal öfter gesagt, dass es mir bei der ganzen Sache mit Peter nie um Rache ging. Also ich möchte nie oder hatte nie gewollt, dass ich Peter das antue, was er mir angetan hat. Für mich geht es dabei immer um Genugtuung für mich selbst, dass ich irgendwann selbst mit dieser Situation um Peter klarkomme und das akzeptieren kann und damit meinen Frieden finden kann. Und mir ging es nie darum, primär den Titel zu gewinnen, sondern das, was Peter gemacht hat, ist ja dadurch motiviert gewesen, diesen Titel zu bekommen. Also, dass sich Peter Tihani High Performer Limited angeschlossen hat und seinen besten Freund und die Fans in sich selbst verraten hat, hat er gemacht, um diesen Titel zu bekommen. Das ist ja seine Hauptmotivation gewesen. Und meine Hauptmotivation ist nicht Champion zu sein, sondern Peter ursprünglich das zu nehmen, was ihn so verblendet hat, eben diesen Titel, damit er dann einsieht, dass er was falsch gemacht hat. Das ist nicht mehr möglich. Peter hat den Titel nicht mehr. Und der Weg jetzt, Genugtuung für mich zu finden, ist, Peter zu zeigen, dass man das Ziel, was Peter mit seinen Maschen verfolgt hat, auch anders erreichen kann, eben nämlich auf dem geradlinigen Weg, ohne dabei sich selbst und seinen besten Freund und andere zu verraten. Das heißt, das Ziel ist, WXW Unified Champ zu werden und das auf geradlinigem Weg. Im Endeffekt kam es erst, wolltest du Tihani das nehmen, was ihn zu dem gemacht hat, was er geworden ist. Und jetzt hat sich so entwickelt, jetzt kannst du selbst das werden, was er war, nur auf deinem Weg und ohne, wie du schon sagst, sich gegen die Fans, gegen die Freunde und so weiter zu stellen. Genau, ja. Ganz kurz vielleicht nochmal zu dem Sticker-Album. Ich hatte deinen Sticker gerade schon gezeigt und das schöne Foto mit Peter Tihani. Hattest du als Kind auch Sticker-Alben? So, also. Ich sag mal, Keine. früher gab es ja Fußball-Sticker-Alben, die waren ja sehr Genau, bekannt. genau, genau. Ich Zu kann mich Wrestling eher daran erinnern, weniger. dass. Ja, genau. Wrestling-Sticker nicht unbedingt, aber ich kann mich daran erinnern, dass es zur WM 2006 Sticker-Alben gab und dass mein Bruder und ich die sehr, sehr, sehr intensiv gesammelt haben, dass das unser Hobby Nummer eins zu dem Zeitpunkt war. Das heißt, ich habe da schon irgendwo eine Verbindung zu und habe mich auch sehr gefreut, dass es oder zu sehen, dass es jetzt auch von WXW Sticker gibt und dann irgendwie selber mal so einen Sticker von sich zu haben, ist natürlich auch eine coole Sache irgendwo. Das glaube ich gerne, Ich habe ja, auf jeden tatsächlich Fall. auch einen, hab ein Geschenk bekommen am Wochenende. Ich habe nicht das ganze Album, aber einen Sticker habe ich auch. Deinen eigenen? Ja, klar. Sehr gut. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir sind deutlich schlauer geworden, auch wenn es jetzt in Richtung ja, Titelmatch geht für dich gegen One Cold Manders am 5. April in Frankfurt. Ich wünsche dabei ganz, ganz viel Erfolg. Drück dir die Daumen. Und hoffe, dass du Vielen deinen Dank. Weg da mit einem Titelgewinn krönen kannst. Das letzte Wort würde ich dir überlassen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir schauen, was das in Frankfurt gibt. Vielen Dank.